das Money und das Fame, ich. Wer findet dumme Bitches lame, ich. Wer ist der Beste hier in Germany, ich. Wer hat im Double Cup den Purple Tea, ich. Ich, es geht nur um mich. Ich, es geht nur um mich. Ich, es geht nur um mich. Ich, es geht nur um mich. Wer hat das Money und das Fame? Ich, wer findet dumme Bitches lame? Ich, wer ist der Beste hier in Germany? Ich, wer hat im Double Cup den Purple Tea? Ich, es geht nur um mich. Ich, es geht nur um mich. Ich, es geht nur um mich. Ich, es geht nur um mich. Es geht nur um mich, Hitter, Bitch, I'm not interested. Ich bin dieser G, den man nicht testet. Schieße mit der Glock, bau, bau, bau, bau, bau. Ich brauch keine Traumfrau, weil ich mir was kauf. Now, Ferragamo, Schlangen, Ledergürtel mit der großen Schnalle. Chille mit den Boys in der Falle. Ich bin fly, weil ich nicht falle. Alle meine Homies trappen, die sind high wie hohe Treppen. Tragen Ketten, tragen Poloshirts. Und wir ficken YOLO Girls. Ich flash meinen Juice einer Bitch in ihre Pussy rein. Ich bin in der Tankstelle mit Gucci Bandana und der Uzi Slime. Denn das muss so sein, denn ich need das Geld für Fendi Belts, Candy Mats, Orderings bei Lieferheld. Ich geh quick to quick und sag zur Bitch, ich will nen Quickie. Und sie sagt, ich will ein Autogramm, für das ich runterschlucke, kein Problem. Bitch, du sagst, Jüngling ist ein Gentleman, ein Fendi Fan und ich kauf mir Fendi Damn. Wer hat das Money und das Fame? Ich. Wer findet dumme Bitches lame? Ich. Wer ist der Beste hier in Germany? Ich. Wer hat im Double Cup den Purple Tea? Ich. Ich. Es geht nur um mich. Ich. Es geht nur um mich. Ich. Es geht nur um mich. Ich. Es geht nur um mich. Wer hat das Money und das Fame? Ich. Wer findet dumme Bitches lame? Ich. Wer ist der Beste hier in Germany? Ich. Wer hat im Double Cup den Purple Tea? Ich. Ich. Es geht nur um mich. Ich. Ich. Es geht nur um mich. Ich. Ich. Es geht nur um mich.